Lektion 3 Übung 9, Text 1 Wo ist der Beamer? Beamer? Hier ist keiner. Ich habe keinen auf der Liste. Brauchen Sie einen? Im Materialraum steht noch einer. Den können Sie haben. Wann brauchen Sie ihn? Heute Nachmittag. Aber bringen Sie den Beamer lieber jetzt. Das geht leider nicht. Aber in der Mittagspause bringe ich ihn. Versprochen ist versprochen. Moment, das muss ich notieren. So, der Beamer ist notiert.